Die Toten werden unterschätzt, denn sie lachen meist zuletzt. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. So ist's auch bei sterblichen Überresten. Der Tote lebt gänzlich in Ruhe, in einer hölzernen Truhe, und herrscht auf der Welt auch die größte Not. Ihn interessiert's nicht, denn er ist tot. Des Toten Geheimnis ist eine List. Die Welt geht unter, wo er ja schon ist.